Vega. Was? Assassin. Optik. Paro. Stimmt, Leute wie ich leben schneller. Ich renn Rap und tret Fellas. Und es wird dunkel wie im Besenkeller. Leute wie ich leben schneller. Ich renn Rap und tret Fellas. Und es wird dunkel wie im Besenkeller. Ich red wie ein Penner, der Weg des Bangers. Und häng mit abgefuckten Alkis, die dein Schädel auf den Tresen hämmern. Ihr seid Leute, mit denen ich nicht auskommen will. Und häng fest wie ne Wurst, die nicht rauskommen will. Ich häng fest am Pott und kann dich ausnocken. Kill next ne Flasche Gym und battle dich auf 1000 Promille. Du bist nichts weiter groß, Maul und klein kriminell. Ich komm gemein wie nem einbeinigen Beinchen zu stellen. Du bist scheinheilig, klein, peinlich, peiz nicht so schnell. Ich kann machen, dass du anfängst wie ein Schweinchen zu bellen. Ich komm zu deinem Geburtstag und leg ne Wurst. Denn deine Vergleiche sind so spektakulär, Mann, wie ein Häkelkurs. Ich handel schnell und rede kurz, stimmt, ich red nicht nur. Komm grausam um die Ecke wie ne Fehlgeburt, bete nur. Ich hör dich rappen, frag mich, was will der Pflegel nur. Verziehst deine scheiß Visage, als hätt ich in dein Tee gefurzt. Ihr bläht euch auf wie ein leerer Ballon und deutscher Rap ist mir was schuldig wie Bonas jeder dem Dorn. Ich bin ein Lehrer, mein Sohn, komm und kehre mein Code. Ich mach aus Scheiße Gold, Ruhrgebiet, Ego-Nation. Ich bin der Beste, der Erste, der Chef, mach ihr Geschäfte. Und bist du cool zu mir, schwör ich dir, kriegst du die Hälfte. Ich red nicht viel wie mein Hoama, ich will alles auf dem Beat schreiben. Berühr dein Schmerz im Innern wie ein Basie auf die Kniescheibe. Und die Miskins leidet, ich find dein Team scheiße. Ich mach aus G's Leichen, schießt auf dein Peace Scheichen. Ich hab absolut kein Interesse mehr, Hustle-Rap an die Spitze hoch. Will auf Partys feiern, doch klatsch mich dann schon beim Kippen holen. Deine G's stehen, Kinder sitze prima. Ich hab Jungs, die Leute schlachten wie die Intercity-Firma. Seit dem Unfall mit der Gett häng ich undercover in Clubs und fick aus wie die aus Ultraviolett. Ich hab ein Ohr auf der Straße, doch hör meistens nicht hin, weil die Vergangenheit mir zeigt, in welchen Scheiß es mich bringt. Und so klingt halt es King. Ich lass nix an meine Klick ran, ich bin. Ich hab Hood-Fame wie Türkisch, ein King wie Karon. Bin Alki wie 55 und ein Kind des Zorns. Steht zwischen Liebe und Hass wie ABR Double O. Ich bin hart für das Story, solltet etwas mehr schreiben, hab den Faden verloren. Dann kommt mein Team um die Ecke, geht ein Arsch über den Jordan. Ihr seid leider nicht Hood-Fame. Ich hab doch diese Blockliebe, muss nicht mit Begleitschutz in den Club gehen. Trag keine Gun am Sack. Ich bin so etwas wie Lucky 11, komm nach 20 Jahren und mach alles platt. Shit, shit, ich hab dein Mädel angequatscht. Sie hat eben grad den Sack geleckt und Penis hat gemacht. Und sie kriegt keine Handynummer. Sie kriegt die Nüsse bis zu den Mandeln in den Hals. Und ich red nicht von Studentenfutter, Kleinigkeit wie Jobs für mich. Und bitte komm mir nicht mit Yeo, das sind Wattos für die Steine, feiern gar nichts ist. Guck, ich rede nicht mit jedermann und häng in Clubs mit Jungs, die tanzen wie Bewegungslegastheniker. Spiel den Bullen einen Anfall vor, mach auf unzurechnungsfähig, fick ne Olle mit nem Booty wie ein Handballtor. Und jetzt sag mir, wer ist back? Motherfucker, Urchandise, pack sie 7-0, 1-0, 1-0, 1-0.